Abschnitt 3 aus Der Lärm von Theodor Lessing. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Erstes Kapitel: Psychologie der Betäubung, Teil 3. Alle psychischen Störungen, die durch bewusste Klärung noch nicht oder nicht mehr überwindbar sind, können dadurch überwunden werden, dass man sie vergisst und nicht zu genau betrachtet. Der Knoten, an dem das Leben sich jeweils staut, kann nicht rationell aufgelöst und muss immer wieder zeitweilig gelockert werden. Insofern nämlich als Bewusstwerdung, Aufmerken, bewusstes Aperzipieren von Reizen, allemal Verengung und Konzentration der Seelenbewegung an einem individuellen Punkte in sich schließt, ist es schon seiner Natur nach mit Unlust verbunden. Das Bewusstsein entbehrt zumindest jener eigentümlichen Note lebendiger Kraft, die in allen Erlebnissen der Freude schwingt. Denn Freude schließt umgekehrt nicht Konzentrierung, sondern Erweiterung des Ich-Bewusstseins in sich bis zur vollendeten Auflösung seiner selbst, bis zu jenem Gipfel, wo der Einzelne alles umfasst und kein Gesondertes mehr bewusst begreift. Man bezeichnet in Spezie wohl den Wein als Quell des Vergessens oder als Sorgenbrecher, aber man könnte schließlich an jedem Lusterlebnis, vom Genuss einer Zigarre bis zur Freude an einer Symphonie, das Moment der Auflockerung der Gefühlsseite studieren. Diese Abdämpfung des wachen Wissens, in dessen Fokus die affektive Energie der Seele sich aufstaut und schmerzlich sammelt. Ein Bestreben aber, von der wachen Bewusstheit seiner selbst loszukommen, wurzelt zutiefst in jedem Individuum. Sei es nun, dass die chaotische Unermesslichkeit der Fraglichkeiten und Probleme zu groß wird, um einheitliche Einfügung in ein Bewusstsein noch zu gestatten, sei es, dass ein bestimmter Bewusstseinsinhalt, mit dem die Persönlichkeit sich nicht abfinden kann und der wie ein bedrohlicher Block stauend im Bewusstsein liegt, für eine Weile fortgeschwemmt werden muss, sei es endlich, dass der vulgäre Mensch das Bewusstsein seiner selbst als das einer leeren, inhaltlosen, kleinlichen oder missratenen Existenz zu fürchten hat. Immer verschreibt er sich den Mächten der Betäubung mit allem, was die Kulturgesellschaft Freude oder Vergnügen nennt. Man betäubt sich in den Genüssen der Stadt und Straße. Man betäubt sich in Theater und Salon, betäubt sich im Medisieren und Resonieren, in dem üblichen Kunstgeschwätz und Philosophatsch der Journale und Zeitungen, im Sport oder im Kokettieren mit sozialer Arbeit, übertäubt sich in Etiketten und konventionellen Sitten, in den luxuriösen Restaurants der Großstadt, in armseligen Kellern und Spelunken, in den rohesten Ausschweifungen, in poetischen Flirts und religiösen Ekstasen. Was aber am wunderbarsten und beweisend für die Notwendigkeit dieser Rauschmächte des Lebens ist, das ist der Umstand, dass auch die rationell bewusste, ethisch-intellektuelle Lebenshaltung, die den Charakter von Mühe, Askese und Arbeit trägt, sich aus einer künstlichen und zunächst unlustvollen Bindung des Lebens zu einem ganz neuartigen Reizmittel zurückverwandeln kann. Auch die Arbeit unterstellt sich jener allgemeinen Tendenz der Bewusstseinsbetäubung. Auch der arbeitende Teil der Menschheit scheint sich mit jeder Art ethisch-intellektueller Betätigung nur das Mittel zu monotonen Narkosen des Ich-Bewusstseins zu beschaffen. Das Leben gerade der tüchtigsten Pflichtmenschen hat keinen anderen Sinn als den, 6 Tage lang das individuelle Bewusstsein mit Arbeit zu betäuben, um dadurch die Möglichkeit zu gewinnen, am 7. eben dasselbe mit Mitteln des Amüsements oder vermittelst Musik oder Religion zu tun. Der Lärm nun ist das primitivste und plumpeste, zugleich aber das allgemeinste und verbreitetste Mittel der Bewusstseinssteuerung. Dies erweist sich an seiner natürlichen Verbindung mit dem Alkohol. Es erweist sich in der bezeichnenden Wendung, dass der Mensch gerne sich dort bewege, wo es laut und lustig zugeht. Nun aber tritt etwas sehr Merkwürdiges ein. Jene narkotischen Funktionen, die wir ursprünglich als Schutz- und Trutzmittel wider die Bewusstheit zu betrachten haben, können auf einem bestimmten Niveau nervöser Erschlaffung neuerdings zu einem Reizmittel für Bewusstsein werden. Und dies gilt auch für den Lärm. Er ist ursprünglich nur verfeinertes Faustrecht, und die Rache, die der mit den Händen arbeitende Teil der Gesellschaft an dem mit dem Kopfe arbeitenden nimmt, dafür, dass der ihm Gesetze gibt. Aber gleich wie ein beunruhigender Gedanke oder eine Sorge auf dem Gipfel ihrer einseitigen Lebendigkeit keinen Ausweg mehr gestatten als den, dass man sich in sie einwühlt, sich ihnen völlig hingibt und gleichsam im Denken selber berauscht oder zernichtet, so kann auch umgekehrt jedes Bewusstsein übertäubende Mittel schließlich zum Mittel der Bewusstseinssteigerung werden. Hierfür sprechen so komplizierte und seltene Fälle wie die folgenden, die nur scheinbar meine Psychologie des Lärmtriebes als des Triebes zur Bewusstseinsretardierung Lügen strafen. In der Biografie Mozarts lese ich, dass der große Mann in einer engen Stube unter dem fröhlichen Gelärme seiner spielenden Kinder geschaffen habe. Von diesem Lärme äußerte er gelegentlich, dass er sein Produzieren nur dann störe, wenn ein einzelnes Geräusch fesselnd an die Aufmerksamkeit heranträte, während die unbestimmte Lautheit der Umgebung sogar stimulierend auf seinen Schaffenstrieb wirke. Hierin äußert sich zunächst eine oft bestätigte Erfahrung. Wer über die russische Steppe gereist ist, der weiß, dass man beim Geheule ganzer Rudelwölfe gut schlafen kann, während der Schrei eines einzelnen hungrigen Wolfes furchtbar beunruhigt und den Schlaf verscheucht. Je farbloser, unbestimmter also das Geräusch ist, umso interesseloser bleibt es und umso weniger Bewusstsein oder Aufmerksamkeit vermag es zu binden. Eigentümlich also wäre in dem Falle Mozarts lediglich dieses, dass der Lärm anregend auf das bewusste Schaffen wirken konnte, während wir ihn doch als die Waffe gegen Bewusstsein, als Mittel zur Betäubung zu würdigen versuchen. Etwas ganz Ähnliches nun lese ich auch in der Selbstbiografie John Stuart Mills. Dieser ungemein bewusste, fast pathologisch wache Geist pflegte zur Zeit einer dumpf-nervösen Apathie in einem neben seinem Arbeitszimmer befindlichen Raum eine Pauke aufzustellen. Darauf musste ein Junge kräftig Lärm schlagen. Mill behauptet, dass dieses Dröhnen seine erschlaffende Denkkraft neuerdings anzuregen vermochte. Gleichwohl empfand er jedes spezielle Geräusch als sehr störend. Er meinte, dass großer Lärm ebenso anspornen könne, wie die Einzelgeräusche ablenken. Auch Hegel, der sein Hauptwerk angeblich am Abende der Schlacht von Jena vollendete und unter dem Donner nahe Geschütze schrieb, äußerte sich dahin, dass der gleichmäßige Lärm seine Gedanken geschärft und beflügelt habe. Dieses also wären Fälle, wo Lärm scheinbar nicht Bewusstsein übertäubend, sondern im Gegenteil Bewusstsein stärkend gewirkt hat. Die Erklärung dafür suche ich im Folgenden. Eine nicht sehr affektive oder in einer Zeit psychischer Erschöpfung geübte Denktätigkeit bedarf eines gewissen Maßes abnormer Anreizung und Anregung, um so viel psychische Energie aufbringen und freimachen zu können, als nötig ist, um einen Gedanken überhaupt aufzugreifen. Etwas dem Verwandtes sehe ich in der Psychologie des Einschlafens und Einschlafenkönnens. Der Schlaf ist seiner Natur nach eine Herabdämpfung und Herabminderung bewussten Vorstellens. Gleichwohl kann er nicht eintreten, wo das Bewusstseins- und Vorstellungsleben schon so erschöpft und herabgemindert ist, dass die Kraft zur Konzentration einer einzelnen Vorstellung nicht mehr ausreicht. Fußnote: Hierüber siehe mein Buch Hypnose und Suggestion, Seite 35. Ende Fußnote. Man findet daher zuweilen, dass medikamentöse Reizmittel, die beim normalen Individuum das Einschlafen hindern würden, in Erschöpfungspsychosen umgekehrt dazu dienen, die Fähigkeit des Einschlafens wiederherzustellen. Hier, bei der Psychologie des Lärmens, begegnet uns nun etwas dem Analoges. Während der Lärm seiner Natur nach kein bewusstes Denken aufkommen lässt, sondern nur auf Gefühl und Willen einwirkt, Klammer auf, und daher auch als Volksgetöse, Schlachtgeschrei, Baditus, Hurra und Hip-Hip-Gebrülle zur Beseitigung der Überlegung und zum Erwecken des Willens benutzt wird, Klammer zu, kann doch in bestimmten abnormen Fällen der Lärm auch dazu dienen, dasjenige Maß affektiver Belebtheit auszulösen, das notwendig ist, um nicht gefühlsbetonte, abstrakte Gedanken aufgreifen und festhalten zu können. Ja, es ist möglich, dass bei Individuen, die an äußere Unruhe gewöhnt sind, der Fortfall akustischer Reize mit dem Willens auch ihr Bewusstseinsleben vollkommen brachlegt. Hierher gehört jene bekannte Psychose der Stille, jene Mutlosigkeit und Niedergeschlagenheit, die ganz besonders der Großstädter in den Alpen erleidet. Auch solche Provinzen der Seele, denen der Lärm an und für sich feindlich wäre, verfallen bei vollkommener Abwesenheit aller Geräusche der allgemeinen psychischen Lähmung, weil jene stündliche Aufkicherung fehlt, an die der Mensch vom akustisch-motorischen Typus, Klammer auf, vom kinetischen Typus, wie die amerikanischen Psychologen sagen, Klammer zu, sich längst gewohnheitsgemäß angepasst hat. Dies aber sind Ausnahmen von der generellen Regel, dass Lärm ein Kampfmittel der im Menschen wirksamen anti-intellektuellen Seelenmächte gegen die Intellektuellen ist. Ende von Abschnitt 3. Gelesen von Klaus Missfeld.